Erster Jahwe rief Mose. Er sprach zu ihm aus dem Zelt. Zweiter spricht zu den Israeliten. Wenn jemand Jahwe ein Opfer bringen will. Das Opfer muss ein Tier sein. Es kann ein Rind oder ein kleines Tier sein. Dritter, wenn das Opfer ein Rind ist. Es muss ein männliches Tier sein. Es darf keinen Fehler haben. Er soll es zum Zelt bringen. So ist es gut für Jahwe. Vierter, er soll seine Hand auf den Kopf des Tieres legen. Dann ist es gut für ihn. Jahwe vergibt ihm. Fünfter, er soll das Rind vor Jahwe schlachten. Aarons Söhne sind die Priester. Sie sollen das Blut nehmen. Sie sollen es um den Altar sprengen. Der Altar ist vor dem Zelt. Sechster, er soll die Haut vom Tier nehmen. Dann soll er es in Stücke schneiden. Siebter, Aarons Söhne sollen Feuer auf den Altar legen. Sie sollen Holz auf das Feuer legen. Achter, die Priester sollen die Stücke auf das Holz legen. Auch den Kopf und das Fett. Das Holz ist auf dem Feuer auf dem Altar. Neunter Mann soll die Innereien und Beine waschen. Der Priester soll alles auf dem Altar verbrennen. Das ist ein Brandopfer für Jahwe. Es riecht gut für Jahwe. Zehnter, wenn das Opfer ein kleines Tier ist. Zum Beispiel ein Lamm oder eine Ziege. Es muss ein männliches Tier sein. Es darf keinen Fehler haben. Elfter, er soll das Tier vor Jahwe schlachten. Das ist auf der Nordseite des Altars. Die Priester sollen das Blut um den Altar sprengen. Zwölfter, er soll das Tier in Stücke schneiden. Der Priester soll die Stücke auf das Holz legen. Auch den Kopf und das Fett. Das Holz ist auf dem Feuer auf dem Altar. Dreizehnter Mann soll die Innereien und Beine waschen. Der Priester soll alles auf dem Altar verbrennen. Das ist ein Brandopfer für Jahwe. Es riecht gut für Jahwe. Vierzehnter, wenn das Opfer ein Vogel ist. Es muss eine Turteltaube sein. Oder eine junge Taube. Er soll sie Jahwe bringen. Fünfzehnter, der Priester soll den Vogel zum Altar bringen. Er soll den Kopf abbrechen. Er soll den Vogel auf dem Altar verbrennen. Das Blut soll an die Altarwand fließen. Sechzehnter, er soll den Kopf und die Federn entfernen. Er soll sie östlich vom Altar wegwerfen. Dort ist der Aschehaufen. Siebzehnter, er soll die Flügel einreißen. Aber er soll sie nicht abtrennen. Der Priester soll den Vogel auf dem Altar verbrennen. Das ist auf dem Holz über dem Feuer. Es ist ein Brandopfer für Jahwe. Es riecht gut für Jahwe.